Ich gebe zu, sie hat schöne Augen und sie ist der Typ von Frau, der mit Charme besticht, wie man Herzen bricht, das weiß sie ganz genau. Heute stehst du in ihrem Schatten, kennst die alten Freunde nicht mehr, die wir damals zusammen hatten. Glaub mir, ich vermiss dich sehr. Sie nennt es Liebe. Deine Ketten sind aus Gold. Ich kenn dich so lang, dass ich wissen kann, das hast du nie gewollt. Heute kenne ich dich nicht wieder, nur weil du ihre Rolle spielst. Ohne Wünsche mag sie dich lieben. Ist es wirklich, was du willst? Sie nennt es Liebe. Du hast dich entschieden.